du liebe treue Laute, wie manche Sommernacht, bis das der Morgen graute, habe ich mit dir durchwacht. Teller wieder nachten, kaum spielt noch Abendrot. Doch die sonst mit uns wachten, die liegen lange tot. Was wollen wir nun singen hier in der Einsamkeit, wenn alle von uns gingen, die unser Lied erfreut. Wir wollen dennoch singen hier unterm Sternenzelt. Wer weiß, die Lieder dringen vielleicht in ihre Welt. Wer weiß, die da gestorben erwachen aus der Ruhe und öffnen ihre Ohren, summen vielleicht dazu. Wer weiß, gibt wieder Zeiten, wo man gemeinsam wacht und sich die Blicke weiten, vielleicht jemand gedacht.